Hey, Mr. President, hier ist ein Crazy Star. Ich bin verrückt, doch so viel weiß ich noch. Von dieser Erde hier komm ich nicht los. Und wird die Erde ein riesen Bombenloch, liegen wir alle tot in seinem Schoß. President of America. Hey, Mr. President, here's a crazy star. Ich bin verrückt, doch niemals so verrückt, dass ich gar sitze auf dem Pillarfass. Ich bin verrückt, doch niemals so verrückt, dass ich mich einfach so abbringen lass. Ich hab Musik im Kopf, ich hab Musik im Bauch, und alles wäre verloren.